Der kleine Timo weint. Alle Stricke reißen. Oh Mann, schon wieder nichts für uns im Radio. Kopf hoch, ich habe im Web was von Campus Radio gelesen. Ach so, das ist nur eine einstündige Sendung, die einmal im Monat läuft. Da habe ich mir schon mehr drunter vorgestellt. Hier, pass auf, ich habe einen Flyer von Radio Ostfriesland gesehen, da steht was drauf von Bürgerradio. Das klingt ja interessant, lass uns da mal vorbeischauen. Das Emder-Studio von Radio Ostfriesland befindet sich im obersten Stockwerk der Volkshochschule. In entspannter Atmosphäre trafen wir Ulf Preuß, Leiter des Radios. Er machte uns als erstes mit dem elementaren Prinzip vertraut. Es kann jeder Radio machen, wobei da selbstverständlich Regelungen des Grundgesetzes und auch des Strafgesetzes zu beachten sind. Das niedersächsische Mediengesetz erklärt den staatlich finanzierten Bürgerfunk zum festen Bestandteil der Medienlandschaft. In den drei Studios, Aurich, Emden und Leer, beteiligen sich zurzeit ca. 150 Personen kontinuierlich am Programm von Radio Ostfriesland. Vollends zufrieden ist Herr Preuß trotzdem noch nicht. Leider sind unter diesen zum größten Teil Männer. Die Frauen wagen sich irgendwie nicht so richtig nach vorne. Wir dagegen waren fest entschlossen und es folgte der verbindliche Einführungskurs. Das erste ist eine Einführung in die Studiotechnik, also wie funktionieren die Regler, wie funktioniert das Mischpult. Der zweite Teil ist eine rechtliche Einführung. Was gibt es denn zu beachten? Also ein Stichwort ist da Verbot von Werbung und Sponsoring im Programm. Und der dritte Teil ist dann eine Beratung zum Sendekonzept. Also wie lässt sich die Idee, mit der jemand hierher gekommen ist, so umsetzen, dass sie dann auch einigermaßen radiogerecht präsentiert wird. Probleme mit der Studiotechnik gab es nicht. Sie ist sehr einfach zu bedienen. Ein Beispiel ist, wir haben regelmäßig einen Rentner, der über 65-jährig ganz oft bei uns Programm macht, natürlich auch live. Die erste Sendung musste vorproduziert werden. Bei der Aufnahme unserer Moderationen lief natürlich nicht alles reibungslos ab. Das ist ein Handygeräusch. Ja. Oh. Ein für uns sehr wichtiges Gestaltungselement ist der Anfangsjingle einer Radiosendung. Er sollte lebendig sein, neugierig machen und einen ungefähren Vorgeschmack auf die zu erwartende Musik geben. Bei uns sind dies Hip-Hop, Drum'n'Bass, Dub und Elektronika. Für die Produktion benutzen wir einen PC mit einem gängigen Audio-Sequencer sowie Plattenspieler, Mixer und eine Menge Vinyl, um passende Samples zu finden. Im Hintergrund hört ihr die Hi-Hat. Das Tempo liegt bei 77 Schlägen pro Minute. Etwas variiert, klingt das schon interessanter. Und jetzt die Snare. Mit der Bassdrum ist der Beat eigentlich schon komplett. Wir fügen noch ein kleines Echo hinzu und stimmen die gesampelten Drum-Sounds aufeinander ab. An der Bassline haben wir lange gefeilt, sie ist eine Eigenkomposition. Der Sound entspringt einem Software-Synthesizer, der Einfluss auf alle relevanten Parameter bietet. Nach langem Graben in der Plattenkiste sind wir zu DJ Days nach Leer gefahren. Mit ihm nahmen wir eine halbe Stunde sogenannte Cuts and Scratches auf. Aus diesen galt es nun, die gelungensten auszuwählen. Time for some action hört sich dann zum Beispiel so an. Ihr habt es gehört, werdet selbst aktiv. 12 niedersächsische Bürgerradios warten auf eure frischen Ideen. Unsere Sendung heißt Coast to Coast, erkennbar an folgendem Jingle. This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. The hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. willkommen bei Coast to Coast. Adrian Barne und Franz Hahnemann sagen Hallo. Wir haben heute einiges vor in der Sendung, aber erstmal zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Und zwar ganz am Anfang habt ihr einen Beitrag gehört, den wir für die Fachhochschule für das Fach Journalistik gebaut haben. Und es war unser Prüfungsbeitrag. Ging ja, wie ihr gehört habt, über unsere Sendung. Genau. Und soeben das Musikstück, das war der Twilight Circus Dub Sound System. Das ist Ryan Moore aus Holland mit dem Stück Dub Voyage. Oder auch Dub Voyage, wenn man es französisch ausspricht. Ist auf jeden Fall schon sehr lange in der Dub-Musik dabei, ziemlich bekannt. Hat sein eigenes Label, ganz viele Sachen schon released. Und wie wir gerade eben erfahren haben hier, von dem, der vorher die Sendung gemacht hat, ist Ryan Moore mit seinem Twilight Circus Dub Sound System und einigen Live-Musikern auch wieder auf dem diesjährigen Summer Jam, der sich bestimmt sowieso lohnt. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr schon im Hintergrund hört, oder jedenfalls ein Instrumental von der Gruppe. Und zwar handelt es sich um die Carings-Brüder. Und die sind auf dem Peripherie-Label, das sie selber gegründet haben. Die Carings-Brüder gibt es so in der Formation seit 1996, haben aber dann 3 Jahre gebraucht, bis sie ihr erstes Tape rausgebracht haben. Und davon hören wir jetzt auch gleich das Titellied oder das erste Lied. Ja, Carings-Brüder sind Sir Max, Frederico und der Capser. Sind Brüder, auch im wirklichen Leben, heißen nicht nur so. Peripherique ist eine Vereinigung von verschiedenen Malern und Musikern aus Heidelberg und dem Odenwald. Und wir hören uns dann gleich noch die neue EP an, das erste Lied davon, und zwar Caring Zone. Aber jetzt kommt erstmal das alte Peripherique Carings Brüder Tape. Das hast du in die CD gestellt. Schwarz-Weiß und bunt. Unser Virus bricht aus, aber er bringt nicht um. Er versteckt sich ganz still hier unter uns. Der Kreis besetzt, reißt euch mit in den Untergrund. Welcome everybody to the Caring Zone. Here's a little story you should have to know. So, wir haben jetzt doch gerade schon von der EP Caring Zone das Lied Caring Zone gehört. Peripherik Records 2004. Und jetzt kommt Die Wahrheit, Carings Brüder 1999. Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken, die Gleit der Planeten weisen uns von uns entstanden. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen, zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Okay, seht mich an, ich bin einer von wenigen. Waren die Götter Astronauten, fragte ich von denen. Geschichte wiederholt sich, es gibt nichts zu beschönigen. Zu viele Prinzessinnen sterben, werden zu Königen. Der Herz mit Schmerz brennt ihr Dasein ab die Kerzen. Bin ich aufgelegt, über diese Welt zu scherzen. Paparazzis kriegen Orden, verwechseln Theorie mit Praxis. Jagen unschuldige Opfer, doch was Fakt ist, dass es krass ist. Und jeder nackt ist, der keine Kleider hat. Und jeder, der in seinem Leben was erreicht hat, Neider hat. Ich will mich heute, Leute, noch einmal vergewissern. Auch wenn ich umgeben bin von viel zu viel Pissern in Glitzern. Flitzern. Sie wussten, dass sie dicht waren und ich ja mal das Licht sah. Ich will niemals so enden, auch wenn sie mir auf die Sicht nahm. Ich leg Samen, pflanze in eure Köpfe. Zu viele Köche kochen Brei in rostigen Töpfen. Perspektiven, wie man die Welt ist, ich erblickt, erquickt den Sinn der alten Hieroglyphen, die verraten, wie man lebt. Sich innerlich erhebt den Fluss, den mein Körper begrenzt. Fließt, er gießt sich über Kilometer weite Längen. Ich muss ihn kontrollieren, um die Richtung zu erkennen. Mein Kopf bewegt sich, solange ich red, lebe ich was wirklich, wie es ist. Wenn ich dann vergebe, deine Liste und Shredded Fist bekomme ich Blocks von meinen Jungs wieder. In der Cash Crops, in der dritten Welt, wir erkennen die Pops, ihre Musik und ihre Ziele, viele Leute, viele Posen und Bräute, Sensei, ich kann nicht mehr, bin auf dem Weg der Erkenntnis, sehe große Weiten, ein Meer, viele Gründe, viele Flut, wie ich gesagt habe, müssen viele Verräter bluten, mein Clou ist es, neue Verbindungen zu schaffen, also hebe ich mich und bring die wahren Dinge auf den Tisch. Ich spreche kein mit Namen an, bin mein eigenes Gericht, gewonnen frage ich mich, gewonnen habe ich nicht, doch du genauso wenig, denn du hast genauso viel verloren wie ich, deshalb frage ich dich jetzt nur noch einmal. Warst du ehrlich zu dir selbst? Wenn ja, dann aber nur scheinbar. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken. Die Klarheit der Planeten weisen uns in unsere Schranken. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen. Zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken. Die Klarheit der Planeten weisen uns in unsere Schranken. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen. Zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Zeigen uns den Weg. Voller Fragen. Ich hab kein Geld für teure Cabriolets in Tiefgaragen. Rapper eigene Passagen, kassier dafür nur miese Gage. Ach, was soll der Geiz hier 100 pro hinter mir? Hinterfrage noch so klare Dinge, hab die beide im Visier. Ich sehe zu verschwommen, mein Geist ist fast vollkommen. Spiegel versiegelt, neue Tracks, die kommen. Wir stoppen die, in die sich selbstständig gemacht in deinem Haupthirn bewegen. Verwiegen werde ich erkennen, Mann. Und alle, die mich testen, direkt beim Namen nennen. Stimmbänder brennen. Ich schreie laut und leise, versuch nicht Rapper zu breiten, die durch die halbe Welt reisen, sondern bleib auf meinen Schienen und versuch nicht zu entgleisen. Die Realität kann verschwinden, ich weiß es, so kann's gehen, doch Desinformation werde ich mit Mikrofon widerstehen. Auch wenn ich im Moment gerade auf dem Bauch lieg, werde ich wiedergehen. Wir sind der Nacht nicht abgenackt, doch wollen die Sonne wiedersehen. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken, die Gleit der Planeten weisen uns in unsere Schranken. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen, zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken, die Gleit der Planeten weisen uns in unsere Schranken. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen, zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Sonnensysteme voller Gedanken, die Klarheit der Planeten weisen uns in unsere Schranken. Lügen über Lügen, die wir täglich mit uns tragen, zeigen uns den Weg in Dimensionen voller Fragen. Die Wahrheit, Sonnensysteme voller Gedanken, die Klarheit. Oh, Caps and Max, am Mikrofon, 1999. Ich will mich wissen, wenn es mit Dreamflows. strive. Kill them with positive vibes. Yo. Also die heutige Sendung, ab jetzt wird ein kleines DJ Vadim Special. Yeah. DJ Vadim wird bezeichnet als the busiest man on the scene. Wahrscheinlich nicht ganz umsonst. Der ist schon seit 1992 am selbst Hip-Hop produzieren, hat sich 1992 einen Sampler gebaut und arbeitet wahrscheinlich auch heute noch hauptsächlich mit Samplern und seinen ganzen Geräten und hat ein eigenes Label gegründet, Jazz Fudge Recordings in England. Er wohnt in London, ist auch seit 1992 bei Ninja Tune gesigned, einem der größten Labels in dem Bereich überhaupt. Hat seine Debüt-LP auf Ninja Tune rausgebracht, USSR Repertoire, was damals noch ein reines Instrumentalalbum war. Seine beiden nächsten Alben auf Ninja Tune allerdings waren fast komplett mit Gästenmusikern. Und der Anlass für unser kleines DJ Vadim Special ist, dass DJ Vadim zusammen mit Demolition Man und Yara Bravo den nächsten Samstag, also am 29.05. in Bremen spielen. Und zwar spielen die in der Buchte in Bremen. Und das kostet auch nur 5 Euro Eintritt, ist absolut lohnenswert, sind noch ein paar Bremer DJs und MCs dabei. Und Yara Bravo ist eine Sängerin, mit der Vadim auch schon seit einer Weile zusammenarbeitet. Wir werden da noch ein Stück hören. Demolition Man ist schon ziemlich lange bekannt. Er hat einen der fettesten Jungle-Kracher gemacht überhaupt, und zwar Fire. Wenn am Ende Zeit ist, hören wir da mal rein. Und jetzt hören wir erstmal Who Me vom letzten DJ Vadim-Album zusammen mit Demolition Man. Yo, well, this is the real thing. This is not a bargain or a deal. Oh, some people ask questions about Demolition Man and Vadim. So, them nosy. Oh, well, them want to know, them nosy. Chuck. Hey, yo, oh, me, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, batty gun. Oh, me, Demolition Man, alongside Militant Cyrus and Frisky Dan. Oh, me, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, batty gun. Oh, me, Demolition Man, and I wish idiot a question, chuck. Yo, I am the rest of Demolition, my head bent on his ear, me live. Seek it up every day, I live, I trust that's my prerogative. Cause I'm fussy, would I love me if it ain't rotted. Him would I love to see me broke and can't fend for me. But I make sure every day in life I try to do my best. In a Satan's ways I show no interest. Me I look out for me, you them nothing more, nothing less. A while fast say you want at me, please give it a rest. Cause who the fuck is you to criticize where I come from? Put your river, take time out and drop. Down East London, down West London, to South London, to North London. That's where me come from. Born in a Clapton, grow up in a Tandem. Right now Demolition Man, I'm racing a hit boot on. That's my location, where me I set my foundation. So now ask the question, about time and the woman. Oh, me, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, batty gun. Oh, me, Demolition Man, alongside Diablo, Cyrus and Frisky Dan. Oh, me, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, batty gun. Oh, me, Demolition Man, and I wait for say all the question. So, if you don't know, brothers hospital, I swear me born right there. So, me on the road, me used to live number 52. My secondary school was on Hamilton Row. The time I never have the locks of your cane row. We used to call man Ben from out of war time store. Man from Leighton, Stratford and Plaster. He could have never touch east sides of the ghetto. Not unless they have some family round there, so. Here they for if me go move a Tottenham. Most of my family did go watch your and St. Davis and Katrina and Northumberland. Don't forget William Foster, which is known as Langham. Here tonight me move on Hiddington and start up a win of Hiddington, man. Mary Gates and Nigel Lurkey and a Fair Park, man. Me used to walk a wall of a passe and gang. Oh, me, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, party gun. Oh, me, Demolition Man, alongside Wayne, just Cyrus and Frisky Dan. Oh, Demolition Man, the short twister man, coffee bun, party gun. Oh, me, Demolition Man, and I wait for say all a question. So, yo, I am the rest of Demolition from Divinity Production. Alongside them, not to go for cause an eruption. Player 8, tell them would I love me malfunction. I will not pay them no attention. Hey, them watch the way me walk, them watch the way me flex. Say a day or two, not come with the love, come slip up, and then me get them for life. I shall monkey, I go like them perfect. And I now not release the tune yet. Hold on my sweat, cause I woo. Demolition Man, the short twister man, coffee bun, party gun. Oh, me, me, demolition man. Longside for them Cyrus and Fisky Dan. Oh, me, demolition man. They shall trust a man, come for burn for Tegan. Oh, me, demolition man. Once again, yo, once again, yo, oh. Me, demolition man. They shall trust a man, come for burn for Tegan. Oh, me, demolition man. Longside Bingy Cyrus and Fisky Dan. Oh, me, demolition man. They shall trust a man, come for burn for Tegan. Oh, me, demolition man, and I wait for several questions. Also sage ich nochmal durch. Jetzt den kommenden Samstag am 29.05. in der Buchte in Bremen, das ist wohl auch nur 10 Minuten vom Bahnhof weg, spielen Demolition Man, den ihr eben gehört habt, die Sängerin Java Bravo zusammen mit DJ Vadim aus London. Vadim heißt eigentlich Vadim Pierce, kommt original natürlich aus Russland, daher auch der Name und ziemlich viele Bezüge in der Musik. Ist auch sehr aktiv, hat hinter den Plattentellern wahrscheinlich schon die halbe Welt bereist, auf jeden Fall schon jedes Land in Europa, hat mit ziemlich vielen bekannten und auch unbekannten Künstlern zusammengearbeitet. Ich zähle einige auf, zum Beispiel das Anti-Pop-Konsortium, die Swollen Members, Company Flow und wie gesagt, auf seinen letzten beiden Alben waren ziemlich viele verschiedene Künstler gefeatured. Wir hören jetzt als nächsten Track von seiner vorletzten LP ein auf jeden Fall ziemlich fettes Lied mit Sarah Jones, das heißt Your Revolution. Text ist in Englisch, natürlich wird gerappt und dieses Lied wurde verboten in den USA, durfte dort nicht in Radiostationen gespielt werden. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr vielleicht auch warum. Das Wichtige ist allerdings, die Sarah Jones, die nimmt in dem Lied Bezug auf sehr viele bekannte Rapper und was sie so von sich geben an Schimpfwörtern, an allen möglichen Schnickschnack und die bastelt das aber so schön um in ihrem Lied und ist ja eine sehr saubere Kritik. Viel Spaß. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. The real revolution ain't about booty size, the Versaces you buys, or the Lexus you drives. And though we've lost Biggie Smalls, baby, your notorious revolution will never allow you to lace no lyrical douche in my bush. Your revolution will not be you killing me softly with Fuji. Your revolution ain't gonna knock me up without no ring and produce little future MCs. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not find me in the backseat of a Jeep with LL hard as hell. You know, doing it and doing it and doing it well. You know, doing it and doing it and doing it well. Your revolution will not be you smacking it up, flipping it, or rubbing it down. Nor will it take you downtown or humping around. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not have me singing, ain't no nigga like the one I got. Your revolution will not be you sending me for no drip drip VD shot. Your revolution will not involve me filling your nature rise or helping you fantasize. Because that revolution will not happen between these thighs. No, no, not between these thighs. And, oh, oh, my Jamaican brother, no, your revolution no, will not make you feel bombastic and really fantastic and have you groping in the dark for that rubber wrapped in plastic. You will not be touching your lips to my triple dip of French vanilla, butter pecan, chocolate deluxe, or having Akinelli's dream. A 6-foot blowjob machine. You wanna subjugate your queen. Think I'ma put it in my mouth just cause you made a few bucks. Please, brother, please. Your revolution will not be me tossing my weave and making believe I'm some caviar-eating ghetto mafia clown. Or me giving up my behind just so I can get signed and maybe have somebody else write my rhymes. I'm Sarah Jones, not Foxy Brown. You know I'm Sarah Jones, I'm Sarah not Jones, Foxy, not Foxy Brown. And your revolution makes me wonder, where could we go if we could drop the empty pursuit of props and the ego? We'd revolt back to our roots, use a little common sense on a quest to make love de la soul, no pretense. But your revolution will not be you flexing your little sex and status to express what you feel. Your revolution will not happen between these thighs, will not happen between these thighs, will not be you shaking and me faking between these thighs, because the real revolution, that's right, I said the real revolution, you know, I'm talking about the revolution. When it comes, it's gonna be real, it's gonna be real, it's gonna be real. When it finally comes, that's right, when it finally comes, it's gonna be real, yeah, yeah. Da ja DJ Vadim so ein vielbeschäftigter Mann ist, hat sie natürlich auch nach Deutschland und nach Österreich verschlagen. Entstanden ist aus diesen Reisen verschiedene Lieder sind daraus entstanden. Wir hören uns jetzt an mit Total Chaos aus Österreich das Lied Pass auf. Something very important that I must tell you now. Yo, bring's auf den Punkt. Yo, ich bring's auf den Punkt. Yo, yo, yo. Yo, ich bring's auf den Punkt. Komm, komm und bring's auf den Punkt. Total Chaos. Ja, ja. Sag, was kann ich dafür, wenn ich diesen Beat spür? Und wenn du mich verstehst, hab ich den Fuß in deiner Tür. Zu viele Fragen, wie es geht, doch die Antwort ist recht einfach. Sei einfach sicher, dass jeder versteht, wie du's gemeint hast. Ich weiß, kein Rap und kein Text, da wird unendlich. Aha. Als vieler Gleichgesinnter kommt es schnell zu Missverständnis. Er sagt, sie sagt, nur was sie macht, das ist echt weit. Sie hat da was gehört und findet seit dem Hip-Hop echt geil. Pass auf, wenn dich das Hip-Hop-Fieber packt. Pass auf, wenn du draus deine Liebe machst. Denn jeder, der das hört, ist hoffentlich auch meiner Meinung. Leute ohne Meinung sind Hip-Hop schlimmste Begleiterscheinung. Ich hör so viele reden, doch sie faken Fachjargon. Ich hör so viele rappen, meist glaub ich kein Wort davon. Zu viele faule Fliegen versammeln sich um das falsche Licht, begreifen aber scheinbar nicht und nehmen dabei deine Sicht. Nun, denn das, was ihr wollt, das könnt ihr haben. Denn wir sind nah am Publikum, auch bei Bühnen mit Grab. Drum pass mal auf, ja. Komm, pass auf, ja. Komm, pass auf, ha. Komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja. Komm, pass auf, ja. Komm, pass auf, ha. Komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja. Komm, pass auf, ja. Komm, pass auf, ha. Komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja. Ja, pass auf, ja. Total Chaos, aha. DJ Vadim. Pass auf, denn nicht alle Freunde, die sind echt. Zu viele falsche Freunde fallen dir in den Rücken, reden schlecht. Sind nur bedacht auf ihren Vorteil, widerstehen nicht der Verleitung. Verbreiten falsche Fakten, erfinden Infos wie die Zeitung. Gerüchte gehen die Runde fest, ist selber meist das dritte Haar. Plötzlich wird er missbekannt, weil jemand etwas missverstand. Höchst interessant, die Leute wissen wirklich allerhand. Doch wer das Gerücht erfand, ist scheinbar leider nicht bekannt. Ob ein Gerücht das andere deckt, wird nachgecheckt. In der Hoffnung, dass sie jeden Dreck an kleiner Funke Wahrheit steckt. Wer ist schlimmer, Leute, die Gerüchte plagen? Oder die, die daran glauben, ohne einmal nachzufragen? Pass auf, viele Freunde puppen sich als Feinde. Der Freundeskreis verwandelt sich im Becken voller Haie. Drum hab ich lieber fünf Eingeweihte meiner Seite bestehen als 100.000 falsche Freunde, die mich nicht verstehen. Ja, drum pass mal auf, ja. Wenn du weißt, was ich mein, wenn du weißt, wie ich fühle, wenn du weißt, wie wir sind, ja. Total Chaos eben, drum pass mal auf. Ja, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, Freund der Berge, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, komm, pass auf, ja, Total Chaos, ja, ja, ja, ja, haha. Are you afraid to die? It's being alive that frightens me. Fear. Total Chaos. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Die Sendung wird gemacht von Franz und Adrian. Und wir machen das hier leider nur einmal im Monat, aber es macht uns immer einen riesen Spaß. Deswegen machen wir auch weiter. So eine Live-Sendung ist total gut, euch schöne Musik vorstellen zu können. Und mit der Übung am Mikrofon fehlt es natürlich noch ein bisschen. Aber wir arbeiten daran. Es kommen noch manchmal so ein paar Sätze raus, die müssen die sein. Aber wie gesagt, es macht einen Haufen Spaß. Jetzt geht's weiter mit DJ Vadim. Wie ihr jetzt vielleicht schon gehört habt, macht er meist so ziemlich trockene Beats, aber natürlich trotzdem sauber, direkt auf den Punkt. Und das nächste Lied, was wir hören, ist DJ Vadim featuring Mo Schoonmann mit dem absoluten Hammertrack The Terrorist von dem Album USSR Live from the Other Side. The Swamp Creature. Night falls, and from a dark lagoon deep in the swamp, a horrible monster wades ashore and prowls the night, destroying all who cross his path. After slaying another helpless victim, the evil beast returns from whence he came. Quick, quick, quick. So, jetzt kommt unsere famose neue Rubrik, der Pressespiegel. Presse, durchforst den Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald. Wir hören heute aus der Debug Nummer 44, Mai 2004, aus der Sparte Plattenkritiken Hip-Hop. Sido, Mindblock, Agro Berlin, Groove Attack. Agro Berlin ist das Phänomen unter deutschen Hip-Hop-Independent-Labels. Während andere schließen oder vor sich hin krebsen, wächst Agro und stört sich wenig um den Rest. Wie das funktioniert? Zwei Gründe sind ausschlaggebend. Die Leute, die die Labelarbeit machen, sind intelligent, arbeiten professionell und wissen genau, was sie tun. Wie intelligent die Leute sind, die das Label vermarktet, ist schwer einzuschätzen. Auf den Produkten jedenfalls steht radikal in Großbuchstaben. Und was da inhaltlich letztlich transportiert wird, spielt keine Rolle. Den Kids gefällt es. Wenn man denen sagen würde, dass die MCs doch eher beschränkt rüberkommen und es politisch irgendwie nicht korrekt ist, wenn da einer sowas sagt wie »Wer fickt deine Mutter in den Bauch, der Neger?«, hätten die wieder eine Vorlage mehr, um sich identitätsbildend von anderen abzugrenzen. Das alte Spiel also, nur dass es in Deutschland noch niemand so konsequent gespielt hat. Von Sido kommt jetzt der Track »Mein Block«, das zugehörige Video ist Hammer. Und der Rap, der die Lebenswelt des MCs in seinem Blog im MV schildert, hat hohen Unterhaltungswert. Schwer zu sagen ist lediglich, ob man das auch auf Albumlänge aushält. Ach ja, und dann gibt es noch den kinderliedhaften Tomic Remix, mit dem man sich vor dem Release die Aufmerksamkeit in zahllosen Internetforen sicherte. Der ist leider so zum Weinen schlecht, dass man fast annehmen muss, Tomic habe ihn selbst produziert. Selbst bei Agro sollte man eine Schmerzgrenze haben. Der Artikel wurde geschrieben von Jan. I'm trapped, get me out of here. Are you a volunteer? Collaborating with Polish musketeers. Is the third sphere hibernating in the atmosphere? Resurrected to re-engineer. With tunnels of echoless ears, muddy waters crystal clear. In a transparent frontier. But return is so worthless when imagery does not appear. Reflection. Sincere fear premiere as a hop a leap years. Steer, persevere until unknown obstacles interfere. Scalpels, scalpels in your ears. Gentle touches on your forehead as you lean. You dawn and tears that from your ears. Regrets the spawn of tears. Peace in mind, the price is paid when people pawn their fears. I'm trapped. Today time has stopped, and taking you hostage in your own block. You are judged by a system, it doesn't even know you exist. Judged by people who don't even know what a problem is. Twisted intelligence, and you wonder what's the consequence. You have a voice of reason, yet you wither in silence. Take radiation and rearrange the ion exchange. With slight moments of exposed phalanx. Some stone, it hasn't decomposed to show bone. Pollution's like a loan that postpones the trip to the funeral home. But I'm not full body dead queen on the throne. I left the dead planet to roam. The unknown is sown from out of the drone and call my life my own. My own. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes facility, no borders. Keep me half exposed to presidential cigars. Scouts are underscores from the one face of Mars. Jetzt habt ihr auch Yara Bravo gehört, die Sängerin und Rapperin, die ebenfalls am Samstag mit in Bremen sein wird, mit Vadim und Demolition Man. Das Instrumental eben allerdings kam von Skalpel. Und Skalpel, das sind zwei polnische DJs, und zwar Marcin Cici und Igor Pudlo. Und die kommen aus Wrocław, also Breslau in Polen. Jetzt auch auf Ninja Tune gesigned, und die haben jetzt zwei Maxis draußen und auch ein Album inzwischen. Ist heute ein bisschen Ninja Tune Tag, aber kommt halt fette Musik aus London. Die beiden sammeln schon ziemlich lange polnische Jazzplatten aus den 60ern und 70ern und nicht nur polnische, auch gesamten osteuropäischen Einflüsse wollen die mitverarbeiten, samplen diese und machen daraus so chillte Jazzmusik, wie ihr eben gehört habt. Das war, wie gesagt, Voice of Reason mit Yara Bravo. Als nächstes hören wir jetzt das Stück 1958, ebenfalls auf einer Ninja Tune Maxi erschienen. Und das geht ein bisschen mehr ab. Thank you. Als nächstes stellen wir euch jetzt eine Plattenserie vor mit ganz viel altem Zeug. Und zwar handelt es sich um die Ultimate Breaks and Beats. Die sind erschienen immer auf Street Beat Records aus der Bronx in New York. Ich weiß nicht genau, wie viele Platten es davon gibt. Auf jeden Fall eine Menge für die Kenner. Wir stellen euch jetzt ein Lied vor von der Nummer 523 Street Beat Records. Und zwar hören wir Get Out of My Life, Woman. Man kann auch dazu sagen, wenn ihr irgendwann mal eine Ultimate Breaks and Beats irgendwo seht und ihr interessiert euch für Samples und sonstiges Zeug, dann holt ihr euch auf jeden Fall. Ihr werdet mit ziemlicher Sicherheit fündig und findet irgendwelche fetten Hip-Hop-Samples. Alles klar. You done hurt me, broke my heart, and played me for your fool. Now here's my chance to get back at you, and I'm gonna blow my cool. Get out my life, woman. I don't love you no more. Ja, die Stunde Coast to Coast war wieder verdammt schnell vorbei. Jetzt noch ein paar Veranstaltungstipps, wie sich das gehört. Zum einen, ich sag's nochmal, diesen Samstag in der Buchte in Bremen, Demolition Man, Yara Bravo und DJ Vadim. Unbedingt zu empfehlen, wir freuen uns übelst drauf, deswegen haben wir es so oft gesagt. Und dann am 2.7.2004 gibt es die nächste ordentliche Drum-Bass-Party in Emden, und zwar im Madison diesmal. gibt's mit Genzo von Lifeline Promotions aus Bremen, mit dem Resident DJ Byronic von Bass Rotation hier aus Emden, der auch in 2 Wochen hier wieder um genau dieselbe Sendezeit wie wir eine feine Drum-Bass-Sendung präsentieren wird, zusammen mit seinem MC Prof D und MC Thrasher. Mit Genzo kommt er noch mit MC Radar und außerdem gibt's dort DJ Pulse 09 aus Chemnitz und meiner weniger Yoda aus Freiberg von Nastya Recordings. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch mehr Veranstaltungstipps. Und zwar für alle Künstler, Sprüher, Maler, sonstige Leute, die mit Stiften oder irgendwelchen anderen Gegenständen Kunst betreiben. Nämlich? Das Hypes and Vibes, Nummer 8 ist es, glaube ich, weil es steht eine ganz große 8 auf dem Flyer. Und zwar findet das statt am 4.6.2004 in der Kunsthalle in Emden. Und zwar in der Nacht, 22 Uhr bis früh um 6. Dort gibt es eine ganze Menge Material, wahrscheinlich mehr, als ich mir jetzt vorstellen kann. Und ihr könnt dort einfach für 10 Euro Eintritt hinkommen und dann Material benutzen und kreativ sein. Das Motto ist, eine ganze Nacht, mix the remix. Feines Motto, ha? Genau. Na dann, sagen wir auf Wiedersehen. Wir weisen nochmal hin, 4 Wochen, World of Reggae, Coast to Coast, der legendäre Mittwoch. Außerdem verweisen wir natürlich auf unsere Website www.coastradio.de. Dort gibt's Playlists, Infos, ein paar Goodies, die es in der Sendung nicht gibt. Jo. Und jetzt zum Abschluss hören wir, wie angekündigt, Demolition Man mit Fire. Adrian Bahne und Franz Hannemann sagen Tschüss. Peace. No big up all the jungle river, they're gonna play it, play it. I like the crew, I'll jump up massive, massive. This is not a bargain or a deal. Listen to the words of the first tongue. More time out, we ain't young comfort to the place down with my lyrical tongue. All the girls, them, watch this. Fight.